bis man zum Angriff den Befehl dir schickt. Ein wunderlicher Vorfall. Welcher, lieber? Holla! Ihr Herren! Holla! Sitzt auf! Sitzt auf! Das ist der Hennings! Und die Schlacht beginnt! Wer ist es? Was? Der Oberst Hennings, Arthur! Der sich in Wrangels Rücken hat geschlichen. Komm nur, dort kannst du alles überschauen. Der Hennings dort auf unserem rechten Flügel? Ja, mein erlauchter Prinz. Was auch zum Henker, der stand ja gestern auf des Heeres Linken. Blitzelement! Seht, aus 12 Feuerschlünden wirkt jetzt der Wrangel auf den Hennings los. Das ist der Truchs! Der Truchs? Der Truchs, er, ja. Der Hennings jetzt von vorn zu Hilfe kommt. Wie kommt der Truchs heute in die Mitte? Oh Himmel, schaut! Mich dünkt das Dorf in Feuer! Ui! Wie die Schwedenboten fliegen rechts und links! Sie brechen auf! Wo? Auf dem rechten Flügel! Freilich! In Zügen mit 3 Regimentern! Es scheint, den Linken wollen sie verstärken! Bei meiner Treu! Und Reiterei rückt vor, den Marsch des rechten Flügels zu bedenken! Ha! Wie das Feld die wieder räumen wird, wenn sie versteckt uns hier im Tal erblickt! Jetzt sind sie bei den Schanzen aneinander. Der Wrangel kehrt den Rücken schon. Er rollt mit seinem Feldgeschütz die Schanzen. Triumph! Triumph! Triumph! Triumph! Der Sieg ist unser! Auf, Kottwitz! Folg mir! Ruhig, ruhig, Kinder! Auf, lass Fanfare blasen! Folge mir! Des Herrn Durchlaucht bei der Parole gestern befahl, dass wir auf Ordre warten sollen. Ganz! Lies den Herrn die Parole vor. Auf Ordre? Ei, Kottwitz, reitest du so langsam? Hast du sie noch vom Herzen nicht empfangen? Ordre? Ich bitte dich. Von meinem Herzen? Lass dir bedeuten, Arthur. Hör, mein Obrist. Oho, kommst du mir so, mein junger Herr? Den Gaul, den du daher sprengst, schlepp ich noch im Notfall an dem Schwanz des meinen fort. Es marsch, ihr Herren! Trompeter, die Fanfare, zum Kampf, zum Kampf. Der Kottwitz ist dabei. Und jetzt ist die Parole, ihr Herren. Ein Schurke, wer seinem General zur Schlacht nicht folgt. Auf deine Kappe nimm's. Ich folge dir. Ich nehm's auf meine Kappe. Folgt mir, Brüder! Zimmer in einem Dorfe. Die Kurfürstin bleich und verstört. Bei ihr Prinzessin Natalie und Rittmeister von der Goltz. Führt mich auf einen Stuhl. Ich will mich setzen. Tot, sagt er? Tot? Oh, meine teure Mutter. Ich will den Unglücksboten selber sprechen. Was bringst du, Herold, des Entsetzens mir? Was diese Augen leider, teure Frau, zu meinem ewigen Jammer selbst gesehen. Wohlan, erzähl. Der Kurfürst ist nicht mehr. Oh Himmel! Erstattet mir Bericht, wie er gesunken. Und wie der Blitzstrahl, der den Wanderer trifft, die Welt noch einmal purpurn ihm erleuchtet, so lass dein Wort sein. Nacht, wenn du gesprochen, möge über meinem Haupt zusammenschlagen. Der Prinz von Homburg war, sobald der Feind, gedrängt vom Truchs in seiner Stellung wankte, auf Wrangel in die Ebene vorgerückt. 2 Linien hat er mit der Reiterei durchbrochen schon und auf der Flucht vernichtet, als er auf eine Feldredoute stieß. Hier schlug so mörderischer Eisenregen entgegen ihm, dass seine Reiterschar wie eine Saat sich knickend niederlegte. Liebte, fasse dich. Lass mich, Liebe. In diesem Augenblick, dem Staub entrückt, bemerkten wir den Herrn, der bei den Fahnen des Truchschen Chors dem Feind entgegenreitet.

Doch weil's Hans Kottwitz aus der Prignitz ist, der sich mir naht, willkürlich, eigenmächtig, so will ich mich auf märksche Weise fassen. Von den drei Locken, die man silberglänzig auf seinem Schädel sieht, fass ich die eine und führ ihn still mit seinen 12 Schwadronen nach Arnstein in sein Hauptquartier zurück. Wozu die Stadt aus ihrem Schlafe wecken? Rebellion, mein Kurfürst! Ruhig, ruhig! Was willst du? Der Oberst Kottwitz rückte unbeordert hier in die Stadt. 100 Offiziere sind auf dem Rittersaal um ihn versammelt. Es geht ein Blatt in ihrem Kreis herum, bestimmt in deine Rechte einzugreifen. Es ist mir schon bekannt. Was wird es sein als eine Regung zu des Prinzen Gunsten, dem das Gesetz die Kugel zuerkannte? Man sagt, sie wollen heute die Rasenden die Bittschrift noch im Schloss dir überreichen, und falls mit unverschämtem Grimm du auf dem Spruch beharrst, kaum wag ich's dir zu melden, aus seiner Haft ihn mit Gewalt befreien. Schick, eh er noch erscheint, das Schwert dem Prinzen, schick's ihm, wie er es zuletzt verdient, zurück. Da müsste ich noch den Prinzen erst befragen, den Willkür nicht, wie dir bekannt sein wird, gefangen nahm und nicht befreien kann. Ich will die Herren, wenn sie kommen, sprechen. Verwünscht, er ist jedwede Pfeil gepanzert. Herr Oberst Kottwitz, Hennings, Truffs und andere erbitten sich Gehör. Und hier ein Brief. Vom Prinz von Homburg? Ja, mein erlauchter Herr. Wer gab ihn dir? Der Schweizer, der am Tor die Wache hält, dem ihn des Prinzen Jäger eingehändigt. Prittwitz, das Todesurteil bringe her. Und auch den Pass für Gustav Graf von Horn, den schwedischen Gesandten, will ich haben. Kottwitz und sein Gefolg, sie sollen kommen. Vergönne, mein erhabener Kurfürst, mir, dass ich im Namen des gesamten Heers in Demut dies Papier dir überreiche. Kottwitz, bevor ich's nehme, sag mir an, wer hat dich her nach dieser Stadt gerufen? Mit den Dragonern? Mit dem Regiment. Arnstein hat dich zum Sitz dir angewiesen. Herr, deine Ordre hat mich hergerufen. Wie? Zeig die Ordre mir. Hier, mein Gebieter. Natalie, gegeben Färbelin, im Auftrag meines höchsten Oheims Friedrich. Bei Gott, mein Fürst und Herr, ich will nicht hoffen, dass dir die Ordre fremd. Nicht, versteh mich. Wer ist's, der dir die Ordre überbracht? Graf Reuß. Vielmehr, ich heiße dich willkommen. Dem Obrist Homburg, dem das Recht gesprochen, bist du bestimmt mit deinen 12 Schwadronen die letzten Ehren morgen zu erweisen. Wie, mein erlauchter Herr? Das Regiment steht noch in Nacht und Nebel vor dem Schloss. Die Nacht vergibt. Warum rückt es nicht ein? Mein Fürst, es rückt ein. Es hat Quartiere, wie du befahlst, in dieser Stadt bezogen. Umso viel besser, denn gegrüßt noch einmal. Was führt dich her, sag an? Was bringst du Neues? Herr, diese Bittschrift deines treuen Heers. Gib. Doch das Wort, das deiner Lipp entfiel, schlägt alle meine Hoffnungen zu Boden. So hebt ein Wort auch wiederum sie auf. Bittschrift, die allerhöchste Gnade erflehend, für unseren Führer peinlich angeklagt, den General Prinz Friedrich Hessen-Homburg. Ein edler Name, ihr Herren, unwürdig nicht, dass ihr in solcher Zahl euch ihm verwendet.

dem Sieger in der Schlacht bei Fermelin. Nein, sagt, ist es ein Traum? Ein Traum? Was sonst? Ins Feld! Ins Feld! Zur Schlacht! Zum Sieg! Zum Sieg! In Staub mit allen Feinden Brandenburgs.